Wie reagiert denn die Bevölkerung auf die Anwesenheit von französischem Militär in den Nachbarländern von Mali? Es gibt sicher schon immer diese antikolonialen Gruppierungen und in Mali war das jetzt ja auch zum Beispiel bei dem Sturz des Präsidenten IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, eine oft gelesene Parole, Dégage la France, hau ab Frankreich und sowas. Und was sich jetzt eben auch in diesem antifranzösischen Kurs der Offiziere widerspiegelt, der übrigens nicht von Anfang an da war. Anfangs war man eher da auch weiterhin auf Kooperation, aber die Leute auf der Straße wollten schon eigentlich die Franzosen weghaben. Und es gibt solche Bewegungen schon auch in Niger und in Burkina Faso und in allen Ecken. In der Elfenbeinküste war ja vor einem Regime-Change 2010 auch so ein antikolonialer Präsident da. Und eben jetzt, die Franzosen verkündet hatten, ihr Militär aus Mali abzuziehen, was sie ja müssen sozusagen, und in die Nachbarländer zu verteilen, gab es dann Proteste gegen die Verlegung französischer Truppen dahin, sogar im Tschad, ne, was sozusagen diese gefestigte Diktatur mit französischer Unterstützung ist, gab es große oder militante Proteste. Da wurden dann auch zum Beispiel Tankstellen des französischen Energiekonzerns Total in Brand gesteckt und ein französisches Soldatendenkmal zerstört. Bisschen verständlich für die ehemalige Kolonialmacht. Und dann hat der Tschad aber alle Demonstrationen verboten, angeblich wegen Terrorgefahr. Auch in Burkina Faso und im Niger gab es Proteste gegen die Stationierung dieser Soldaten. Und die gibt es jetzt auch schon seit vor der Entscheidung, ne? Es war im Dezember. Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres gab es sowohl in Burkina Faso wie auch im Niger so Blockaden gegen einen Militärkonvoi. Da kam ein Militärkonvoi aus, glaube ich, rund 50 LKWs von dem Hafen in Abidjan unten in der Elfenbeinküste. Da kamen die wahrscheinlich mit dem Boot an und sind dann hochgefahren. Und dann haben sie da eben so diesen Schlenker durch Burkina Faso und Niger gemacht, um diese zentralen Regionen Malis zu umfahren, wo es jetzt auch Konflikte gibt. Und auf den deutsch-französischen Militärposten in Gao, in einer nördlichen Provinz Malis, zu kommen, der sozusagen nahe der nigrischen Grenze ist. Und die wurden dann schon in der burkinischen Provinzhauptstadt Kaya blockiert und standen da für mehrere Tage, glaube ich. Ich glaube, 3, 4 Tage standen die da und sind nicht weitergekommen, weil die Demonstranten sie nicht weitergelassen haben und haben sich dann zurückgezogen und haben da schon, ich weiß gar nicht, ob das in Kaya war oder es gab dann noch in Bobo-Dioulasso, also in der auch einer großen Stadt, Blockaden. Kaya oder in einer dieser zwei Städten kam es eben schon, dass französische Soldaten vor den Demonstranten auf den Boden geschossen, also ihr kommt hier nicht näher, und haben da eben aber auch Leute an den Füßen getroffen. Und eben kann man sich ja vorstellen, so verarmte Landbevölkerung, wenn sie das war, oder teilweise, oder Studenten oder sowas in Afrika, die dann mit Schussverletzungen am Fuß. Dann ist er eben mit einer Woche Verspätung in den Niger angekommen, dieser französische Militärkonvoi, und hat sich da auch wieder Blockaden gegenüber gesehen. Und da waren sie dann nochmal ein bisschen weniger zimperlich und haben tatsächlich auch Demonstranten erschossen. Also das ist schon ganz schön heftig. Ich habe da einen Artikel zugeschrieben, findet man vom Dezember, wie wieder die Kolonialmacht und ein äußeres Militär, das dann auf friedliche Demonstranten schießt, möchte man nicht unbedingt haben. Tatsächlich ist auch die französische und die nigrische Untersuchungskommission dazu gekommen, dass es wohl Schüsse aus, muss wohl von den französischen Soldaten gewesen sein. Und der nigrische Präsident hat sich dann nur entschuldigt, weil nigrischen Sicherheitskräfte hätten sozusagen die französischen Soldaten schützen müssen vor der Zivilbevölkerung und wären diesem Ding nicht nachgekommen und hat sich dafür entschuldigt. Also die Stimmung ist auf jeden Fall in Teilen der Bevölkerung in der ganzen Region schon sehr antifranzösisch eingestellt, was natürlich in Europa und Frankreich hauptsächlich auf russische Desinformation zurückzuführen ist, obwohl es solche Bewegungen natürlich schon lange in Westafrika gibt, Menschen, die keine Lust haben, irgendwie neokoloniale Militäreinsätze der ehemaligen Kolonialmacht da zu haben, die dann wie prätorische Guards, Wachen sozusagen die Regierung, die ihre freundliche Regierung schützt und die Profitinteressen natürlich auch schützt. Wenn man versuchen würde, mehr zu gucken, was die Leute dort wollen, würden sich dann Alternativen ergeben zu einem Weiter-so mit MINUSMA? Fernab davon gibt es sicher auch Alternativen zu einer rein militärischen Lösung. Steht zwar nicht so in der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses, EUTM verringern, MINUSMA vergrößern und meint Alternativen keine. Aber letztendlich hat man es ja auch gesehen, dass dieser hauptsächlich militärische Ansatz keine Früchte getragen hat. Ne? Wenn der Konflikt oder die Konflikte nach knapp 10 Jahren immer noch nicht beigelegt sind. Allerdings sind natürlich alle anderen Maßnahmen langfristiger. Also wenn wir die Konflikte an der Wurzel packen wollen, beseitigen wollen, ohne dass wir dafür einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich jetzt versuchen, ihre Rechte sozusagen so zu erkämpfen, wenn wir ohne diese einfach niederzukämpfen, sondern irgendwie die Konflikte wirklich zu lösen, dann ist da natürlich einmal der Konflikt zum Beispiel zwischen den Ackerbaubetreibenden und Viehherden treibenden Bevölkerungsgruppen, der eben sehr im Klimawandel steckt und durch Militär auch nicht ausgemerzt werden kann. Und dafür müssen wir einerseits den Klimawandel bekämpfen, aber eben auch jetzt hier direkt vor Ort Klimaanpassungsmaßnahmen, ne? Dass da die Resilienz der Umwelt gestärkt wird. Da gibt es schon auch Programme, ne, von der UN und sowas. Ich war in der Gegend unten, bin da durch die Elfenbeinküste und Mali mit dem Rad gefahren und sehr viel zwischen Cashew-Plantagen durchgefahren. Cashews verhindern auch die Desertifizierung, also das Ausbreiten der Sahara. Und in diesem Bereich, also Aufforstung, bräuchte es viel mehr. Ursprünglich übrigens eine Idee von dem revolutionären Führer Thomas Sankara, damals der Che Guevara Afrikas und erster Präsident von Burkina Faso, wurde dann aber mit Kooperation Frankreichs beseitigt, weil er sich zu arg lossagen wollte. Aber der hat diese Idee gebracht, aufzuforsten, und dann braucht es natürlich altes Mantra Arbeitsplätze in vielen Regionen Afrikas, um den jungen Menschen Perspektiven zu geben. Im Moment ist es halt auch einfach so, dass entweder die Armee die Zeit natürlichen sollt oder eben auch die dschihadistischen Gruppen, ne? Die zahlen auch Sölde, das heißt, das sind feste Einkommen, für die man zwar sein Leben riskiert, aber an die man nicht rankommen würde mit irgendwelche langsam austrocknenden Felder bearbeiten. Das heißt, da gehen dann eben Menschen hin und das könnte man angehen, da bräuchte es viel mehr Entwicklungshilfe, die eben auch nicht nur große Infrastrukturprojekte im Auge hat, die dann wieder den eigenen Trucks helfen, die Bodenschätze abtransportieren, sondern eine Entwicklungspolitik, die Bevölkerung direkt im Blick hat. Und Klimaanpassungsmaßnahmen, das war ja jetzt auch auf dem letzten COP in Glasgow die reine Katastrophe, ne? Dass die Länder des globalen Nordens nicht genügend Geld dafür zur Verfügung stellen wollen, dass die Länder des globalen Südens eine grüne Entwicklung haben können und Klimaanpassungsmaßnahmen sich vor diesen Folgen des Klimawandels schützen können. Und das, obwohl wir im globalen Norden, also wir reichen Industrieländer, ja diese Klimakrise ausgelöst haben. Und scheinbar ist aber eben the way to go unsere jetzigen Politiker nicht, diese Länder dabei zu unterstützen und die dadurch die resultierenden demografischen Probleme auch zu lösen, sondern Versicherheitlichung, ne? Aufrüstung, Militär, militarisierte Flüchtlingsabwehr, ne? Von Kooperationen mit dieser menschenverachtenden libyschen Küstenwache oder mit dem menschenverachtenden Regime im Sudan, was auch Millionen bekommt für die Unterstützung bei der Flüchtlingsabwehr. Das ist im Moment eben der Weg, den unsere Politiker gehen, aber er ist halt nicht wirklich lösungsorientiert und vor allem nicht für eine sozialverträgliche Lösung. Er ist halt auf Konfrontationen ausgelegt.